Heute mit Pastor Joseph Prince. Gott ist der Schöpfer guter Tage. Die Bibel sagt, wer das Leben lieben und gute Tage sehen will. Und gute Tage steht immer in der Mehrzahl. Gute Tage mit einem E. Aber wenn es um Zeiten der Herausforderung geht, vielleicht machst du gerade so eine Zeit durch, dann spricht die Bibel von dem bösen Tag. Und das ist kein Plural, sondern Singular. Das bedeutet, deine guten Tage sind zahlreich, aber die bösen Tage sind selten und weit auseinander. Die Welt wird immer dunkler und dunkler, aber die Gemeinde wird immer herrlicher, strahlender und leuchtender. Erinnert ihr euch noch ans Dschungeltraining beim Wehrdienst, Jungs? Uns wurde beigebracht, nachts kein Licht anzumachen, weil man es in der Dunkelheit sofort sieht. Wir mussten sogar unsere Taschenlampen abdecken, damit der Feind uns nicht entdeckt. Denn je dunkler es ist, desto heller leuchtet schon ein kleines Licht. Man kann es von Weitem sehen. Genau das ist eine gute Nachricht für die Gemeinde. Je dunkler die Welt wird, desto sichtbarer wird unser Herr Jesus in und durch sein Volk leuchten. Amen. Es wird immer heller. Wende dich deinem Sitznachbarn zu und sag, jetzt spricht er über dich. Du strahlst mit der Herrlichkeit Gottes. Wir kommen dem Ziel immer näher. Die Bibel sagt, versäumt nicht eure Zusammenkünfte, umso mehr, je näher ihr den Tag kommen seht. Welcher Tag ist das? Der Tag, an dem der Herr kommt, um uns zu sich zu holen. Er wird für seine Gemeinde kommen, bevor er mit seinen Heiligen kommt, um diese Welt wiederherzustellen. Ja, diese Erde ist gefallen. Aber wir müssen uns keine Sorgen machen, was in der Welt passiert. Denn wir gehören nicht zu diesem System. Wir leben im Reich Gottes. Wir sind wie Botschafter des Himmels. Und ein Botschafter in einem fremden Land lebt nicht von den Ressourcen dieses Landes. Er wird von seiner Heimat versorgt. Es spielt keine Rolle, ob das Land, in dem er sich befindet, arm ist. Solange sein Heimatland reich ist, lebt er aus dessen Überfluss. Und die Bibel sagt, mein Gott wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und je näher der Tag kommt, an dem Jesus uns zu sich holt, desto mehr dürfen wir uns freuen. Es gibt nur eine einzige Zusage Gottes, die sich für uns noch nicht erfüllt hat. Alles, wofür Jesus am Kreuz gestorben ist, dürfen wir hier auf Erden empfangen. Aber eines steht noch aus. Unser neuer Leib. Das wird geschehen, wenn Jesus wiederkommt. Sein Kommen besteht aus zwei Teilen. Bevor er mit seinen Heiligen kommt, um Israel vor den Nationen zu retten, die es vernichten wollen, kommt er zuerst für seine Gemeinde. Das ist die Entrückung. Das bedeutet, dass die Gläubigen schon vorher entrückt wurden. Es wird eine gewaltige Entrückung geben. Sie wird so schnell geschehen, dass niemand uns verschwinden sieht. Wir sind einfach weg. Und dann wird Hollywood natürlich eine große Show daraus machen. Sie werden sagen, die Aliens haben sie geholt oder die Körperfresser sind gekommen oder unheimliche Begegnung der dritten Art. Sie werden von UFOs sprechen. Aber nein, wir sind entrückt worden. Und das Erste, was bei der Entrückung passiert, du bekommst einen neuen Leib. Einen Leib, der nie wieder altert, nie wieder krank wird. Nie wieder stirbt. Das bedeutet, du wirst für immer jung, für immer gesund sein und du wirst für immer so bleiben. Und für immer ist eine ziemlich lange Zeit. Sag deinem Sitznachbarn, das ist eine ziemlich lange Zeit. Versichere dich, dass deine Reservierung bereits gemacht ist. Danke, Jesus. Und wenn wir uns Israel vor 100 Jahren anschauen, dann gab es Israel als Nation nicht. Natürlich ist Israel ein uraltes Land. Gott selbst hat das Volk dorthin gebracht. Aber noch vor 100 Jahren waren sie immer noch kein eigener Staat. Jesus hatte vorausgesagt, dass sie in alle vier Himmelsrichtungen verstreut würden, bis Gott sie wieder zurückbringt. Wie hat Jesus das gesagt? Nun, es begann damit, dass seine Jünger den eindrucksvollen Tempel betrachteten, den Herodes gebaut hatte, und sagten, schau dir diese kostbaren Steine an, Herr. Doch Jesus entgegnete, es wird hier kein Stein auf dem anderen bleiben. Und wir wissen alle, was dann geschah. Im Jahr 70 nach Christus führte der römische General Titus, der Sohn des damaligen Kaisers Vespasian, die römische Armee nach Jerusalem und zerstörte die Stadt. Das geschah etwa 40 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus. Und genau das hatte Jesus vorausgesagt. Dann auf dem Ölberg fragten ihn seine Jünger, wann wird das alles geschehen? Und Jesus antwortete, es wird große Erdbeben geben. Unsere Generation hat mehr große Erdbeben erlebt als jede andere zuvor. Manche Leute sagen, jede Generation hat geglaubt, dass sie die Endzeitgeneration ist. Aber nein, mein Freund, nicht jede Generation konnte das von sich behaupten. Die Generation vor 1948, bevor Israel wieder eine Nation wurde, konnte das nicht sagen. Denn Jesus sagte seinen Jüngern, Jerusalem wird von den Heiden, von Nichtjuden, zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Wann geschah das? Fast 2000 Jahre lang, von 70 nach Christus bis 1967, stand Jerusalem unter fremder Herrschaft. Zuerst unter den Römern, dann den Mamelucken, den Byzantinern, den Osmanen, bis es schließlich im Sechstagekrieg 1967 zurück in die Hände des jüdischen Volkes kam. Ein winziges Stück Land und doch der Mittelpunkt weltweiter Spannungen. Aber genau das sagt die Bibel voraus. Jesus wird nach Israel zurückkehren, zu seinem Volk, in sein Land. Deshalb musste Israel erst wieder eine Nation werden. 100 Jahre zuvor hätte man das noch nicht sagen können, denn die Juden waren noch nicht in ihr Land zurückgekehrt. Aber heute sind sie es. Und im Sechstagekrieg 1967 tat Gott etwas, das es in der modernen Kriegsführung noch nie gab. In nur 6 Tagen errangen sie einen überwältigenden Sieg, obwohl sie von Feinden umzingelt waren und zahlenmäßig haushoch unterlegen. Sie hatten 100-mal weniger Soldaten, 50-mal weniger Flugzeuge als ihre Gegner. Doch Gott gab ihnen den Sieg. Erinnert ihr euch an eine andere Schlacht in der Bibel, die in 6 Tagen entschieden wurde? Josua und das Volk Israel marschierten 6 Tage lang um die Mauern von Jericho. Und am 7. Tag fiel die Stadt in ihre Hände. Genauso war es im Juni 1967. In 6 Tagen geschah das Wunder. Die Geschichte zeigt uns das heute ganz klar. Viele von uns waren damals noch nicht geboren. Wir sind danach zur Welt gekommen. Und wisst ihr was? Wir sind die letzte Generation, die Endzeitgeneration. Denn Jesus sagte, Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und jetzt sehen wir mit eigenen Augen, dass Jerusalem wieder in jüdischer Hand liegt. Ist das nicht faszinierend? Deshalb sollten wir unseren Blick heben. Jesus sagte, wenn all das geschieht, große Erdbeben, Kriege zwischen Nationen. In unserer Zeit gab es bereits 2 Weltkriege. Und Jesus sprach davon, dass sich Nation gegen Nation erheben wird. Er sprach auch von Seuchen, neue Virenstämme, Krankheiten, Pandemien. Er sagte, dass es große Erdbeben geben wird. Nicht nur kleine Erschütterungen, sondern gewaltige Beben. Und in den letzten 5 Jahren gab es mehr große Erdbeben als in den 50 Jahren davor. Das ist eine erstaunliche Statistik. Aber was wird dann passieren? Jesus sagte, wenn ihr all das seht, dann blickt nicht nach unten, lasst euch nicht entmutigen, blickt nach oben. Eure Erlösung naht. Weißt du, welche Erlösung Jesus hier meint? Deine leibliche Erlösung. Manche von euch werden den Tod niemals schmecken. Es tut mir leid, ihr werdet niemals wissen, wie der Tod sich anfühlt. Tut mir leid. Wer von euch musste unbedingt in dieser Generation geboren werden? Denn wenn Jesus wiederkommt, werden wir, die noch am Leben sind, in einem Augenblick verwandelt und entrückt mit brandneuen, verherrlichten Körpern. Für immer jung, für immer stark. Keine Pickel mehr, kein Make-up nötig. Und endlich, endlich wird Lawrence gut aussehen. Halleluja. Und Lawrence sagt, oh, was für ein mickriges Amen. Preis den Herrn. Es gibt Hoffnung für dich und mich, mein Freund, für uns beide. Seid ihr bereit? Dann lehnt euch zurück und schaut euch die Jahresvision an, die Gott für unsere Gemeinde hat. Amen. Das Jahr der Besitznahme unseres Erbes. Preis den Herrn. Ihr habt die Trauben gesehen. Ich sage euch, ich habe Bilder gesehen und einige von euch wissen es. Ich habe euch Fotos geschickt. Bilder von riesigen Trauben aus Israel. Ich übertreibe nicht, sie sind gigantisch. Und sie wachsen auch heute noch in Israel. Was sagt uns das? Trauben stehen in der Bibel für Freude. Auch Wein steht für Freude, für die Freude des Heiligen Geistes. Und Gott sagt uns damit, die Segnungen seines Landes, die Segnungen seines Reiches, die Segnungen, die er für sein Volk bereithält, sind größer, herrlicher und weit überragender als alles, was Ägypten zu bieten hat. Damals gab es in Ägypten kaum Weinberge. Natürlich wuchsen dort einige Trauben, aber das Klima machte es schwer, große Weinberge zu bewirtschaften. Tatsächlich zeigen ägyptische Hieroglyphen zwar Abbildungen von Trauben, aber sie sind immer sehr klein. Was sagt Gott damit? Die Trauben seines Landes sind üppig und überfließend. Eine Traube war so groß und schwer, dass sie von zwei Männern auf einer Stange getragen werden musste. Das zeigt uns, die Freuden, die Gott für sein Volk bereithält, sind unvergleichlich. Die Freude in seinem Reich übersteigt alles, was die Welt zu bieten hat. Die Freuden dieser Welt, sie sehen vielleicht gut aus, aber sie führen in Gefangenschaft. Doch die Freude, die Gott schenkt, wächst und wächst und wächst. Die Welt hat nichts Eigenes. Alles, was sie hat, hat sie von Gott gestohlen oder verdreht. Entweder nimmt sie das, was von Gott kommt, und pervertiert es, oder sie versucht, etwas Eigenes hinzuzufügen. Aber Gottes Original ist immer das Beste. Seine Freude hat keine Nebenwirkungen, nur Herrlichkeit. Doch die Freuden der Welt, sie hinterlassen einen Kater, haben unangenehme Folgen, zerstören Leben. Die Welt hat nur winzige Trauben zu bieten. Gute Trauben gibt es nicht in der Welt, sondern nur bei Gott. Und Gottes Segnungen sind immer riesig. Das ist eine Predigt für sich. Zeit, unser Erbe in Besitz zu nehmen. Gott sagt, das Land gehört euch. Aber dann sagt er auch, jeden Ort, auf den eure Füße treten, habe ich euch gegeben. Mit anderen Worten, das Land gehört uns bereits, aber es wird erst dann wirklich unser Eigentum, wenn wir es Schritt für Schritt in Besitz nehmen. Gott gibt es uns, aber wir müssen unser Erbe in Besitz nehmen. Lasst mich euch ein Zeugnis vorlesen. Hier ist ein Bericht von jemandem aus Indonesien. Moment, nein, ich wollte eigentlich das andere nehmen. Hier ist eine Frau aus Kanada. Ihr Zeugnis zeigt, wie sie ihr Erbe im Bereich der Heilung ergriffen hat. Vielleicht hast du eine Diagnose erhalten, mit der du nie gerechnet hättest. Oder jemand, den du liebst, kämpft mit einer Krankheit und du denkst, was für ein Start ins Jahr. Lass mich dir sagen, es gibt gute Nachrichten. Deine Segnungen, deine Trauben sind größer als alles, was der Feind in dein Leben bringen will. Diese Frau schreibt, bei meinem Mann wurde zweimal Hodenkrebs diagnostiziert, auf beiden Seiten, innerhalb von 6 Monaten. Nach der ersten Diagnose ließ er sich operieren, doch nach der zweiten Diagnose entschieden wir, die Operation aufzuschieben und stattdessen zu sehen, was Gottes Wort über Heilung sagt. Ermutigt durch einen Dienst, der Heilung lehrt, begannen wir unsere Reise. Wir studierten die Bibel, beteten, sprachen Glaubensbekenntnisse aus und taten alles Erdenkliche, aber der Tumor wuchs weiter. Die Ärzte gaben meinen Mann auf. Es war eine sehr schwere Zeit. Aber die spürbare Kraft des Heiligen Geistes stärkte uns jeden Tag. Sonst hätte uns der Druck erdrückt. Wir teilten niemandem mit, wie ernst sein Zustand wirklich war. Dann kaufte ich einige Predigten von Joseph Prince in einer Buchhandlung, die sich auf Heilung spezialisiert hat. Ich hoffe, sie war nicht esoterisch. Die zwei Predigten, die uns am meisten veränderten, waren Verurteilung tötet und Gesund und heil durch das Abendmahl. Übrigens sind das zwei unserer Bestseller. Wir begannen, das Blut von Jesus auf diese Krankheit anzuwenden. Mein Mann nahm das Abendmahl regelmäßig ein. Er stellte sich vor, wie der Tumor auf dem Körper von Jesus lag und dass er bereits Heilung empfangen hatte. Es gäbe so viel zu erzählen, aber nach 3 Jahren geschah das Wunder. Mein Mann schockierte seinen Arzt. Der riesige Tumor, so groß wie eine Orange, fiel einfach ab. Er verschwand vollständig. Mein Mann ist krebsfrei. Jesus hat es getan. Preist Gott. Halleluja. Nimm dein Erbe in Besitz. Und die ganze Gemeinde sagt: Amen. Ihr kennt diese Predigtreihe. Ihr wisst, dass ich normalerweise nicht über meine eigenen Predigtserien oder dergleichen spreche. Nur alle Jubeljahre einmal. Ich saß in meinem Zimmer, schaute mich um und sah diesen Titel. Ist es falsch, Gott immer wieder um Segen zu bitten? Ihr werdet diese Serie lieben. Sie gehört zu unseren absoluten Bestsellern. Tatsächlich gibt es einen Ausschnitt davon auf YouTube. Das ist eine spannende Frage, denn manche Leute sagen, wenn du einmal gesegnet bist, dann hast du es doch schon. Gott segnet dich nicht nochmal. Aber wir sehen bei Abraham, Isaak und Jakob, Gott segnete sie. Und an anderer Stelle, Gott segnete sie erneut. Also lautet die Antwort ja. Jetzt müsst ihr es nicht mehr kaufen. Aber da sind noch viele weitere Lehren drin, die euren Glauben stärken werden. Zum Beispiel, beantwortet Gott selbstsüchtige Gebete? Sehr interessant. Einige von euch verschränken jetzt die Arme. Nein. Nein, sei nicht egoistisch. Warum sollte ich überhaupt beten, wenn Gott doch schon meine Bedürfnisse kennt? Sehr spannend. Manche von euch haben sich das sicher schon gefragt. Die Antwort findet sich hier. Muss ich lange und intensiv beten, bevor Gott mich hört und er hört? Nein, die Antwort ist, bete kurz und leise. Nein, nein, die echte Antwort findet ihr hier. Seid ihr gesegnet, weil ihr heute hier seid? Wir hören Gottes Wort im Jahr der Besitznahme unseres Erbes in Christus. Erinnert euch, bei Kadesh Barnea änderte sich alles. Das Volk hatte 2 Jahre lang mit Gott gelebt. Doch dann folgten 38 Jahre des Umherirrens in der Wüste. Gott nennt es 40 Jahre der Prüfung, 40 Jahre des Wanderns, 40 Jahre unter seinem Zorn. Was war geschehen? Was hatten sie getan, dass Gott so zornig wurde? Was hatte Gott ihnen ursprünglich zugesagt? Als er sie aus der Sklaverei in Ägypten befreite, versprach er ihnen ein Land. Übrigens, das hebräische Wort für Ägypten ist Mitzrayim, was doppelte Bedrängnis bedeutet. Gott wollte sein Volk aus dieser Enge befreien, aus einer Welt voller Stress. Während andere sich für offen halten, leben sie doch in ständiger Anspannung, während wir Gottes Freiheit genießen. Er versprach, ich werde euch in ein Land bringen, wo ihr in Häusern wohnt, die ihr nicht gebaut habt. Ihr werdet Häuser voller guter Dinge besitzen, die ihr nicht gefüllt habt. Ihr werdet von Weinbergen essen, die ihr nicht gepflanzt habt, und aus Brunnen trinken, die ihr nicht gegraben habt. Was sagt uns das? Das zeigt uns, dass das Werk bereits vollbracht ist, von jemand anderem vorbereitet. In ihrem Fall waren es die Riesen im Land, aber diese Riesen hatten dort keinerlei Recht. Es ist genau wie mit dem Feind. Der Teufel brachte die Riesen ins Land, aber sie waren nur Besatzer. Sie hatten kein Anrecht auf das Land. Als Gott seine Leute hineinbrachte, war erstmal der Teufel da. Heute tut der Feind dasselbe. Seine Dämonen, seine Minions. Nein, die Minions sind süß. Seine finsteren Mächte sitzen auf deinem Segen. Vielleicht wartest du auf Heilung und der Feind sitzt darauf. Vielleicht brauchst du finanzielle Versorgung und der Feind blockiert sie. Vielleicht wünschst du dir Wiederherstellung in deiner Familie, in deiner Ehe und der Feind sitzt darauf. Vielleicht betest du für die Befreiung deines Kindes, das in falschen Dingen steckt und der Feind hält es gefangen. Lass mich dir sagen, der Teufel hat kein Recht da zu sein. Gott hat ihm das Land nicht gegeben. Gott hat das Land nicht den Riesen, den Anakitern, den Hevitern, den Jebusitern, den Girgashitern gegeben. Es gehörte von Anfang an dem Volk Gottes. Und Gott sagt, ich werde sie austreiben. Ich werde sie hinauswerfen. Ich werde euch in ein Land bringen, wo ihr von Weinbergen esst, die ihr nicht gepflanzt habt. Wo ihr aus Brunnen trinkt, die ihr nicht gegraben habt. Ist das nicht eine wunderbare Zusage? Gott sagt, ihr werdet Erz aus den Bergen graben. Aber in Ägypten aßen sie eine Nahrung, die mit harter, mühsamer Arbeit verbunden war. Die Lebensmittel, die Gott aufzählt, Melonen, Lauch, Knoblauch, Zwiebeln, sind an sich nicht schlecht. Doch schau dir an, was sie gemeinsam haben. Es ist Nahrung, die vom Boden kommt. Man muss sich bücken, um sie zu ernten. Die Nahrung im gelobten Land hingegen besteht aus Feigen, Granatäpfeln, Weintrauben, Oliven. Alles wächst an Bäumen und Sträuchern. Leicht zu pflücken, kein mühsames Bücken, kein schweißtreibendes Ackern. Einfach nur ergreifen und genießen. Wie viele von euch wissen, dass das Leben mit Jesus leicht ist? Das bedeutet nicht, dass es keine Herausforderungen gibt, aber innerlich ist es leicht. Wenn du sagst, das christliche Leben ist so schwer, dann sagt die Bibel, der Weg der Übeltäter ist hart. Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir müssen das zuerst verstehen. Was wollte Gott von ihnen? Wollte er, dass sie in ein Land voller Probleme gehen, voller Gefahren, voller mühsamer Arbeit, wo sie sich alles durch harte, schweißtreibende Arbeit erkämpfen müssen? Nein, Gott sagte, ich bringe euch in ein Land voller Segen, das überfließt. Ich liebe dieses Wort überfließen. Es heißt nicht nur, dass das Land Milch und Honig hat, es fließt damit über. Und doch konnten sie nicht glauben, dass Gott so gut ist. Viele Christen glauben heutzutage nicht, dass ihnen Heilung zusteht. Aber Gott will dich gesund sehen, mehr als du es selbst willst. In 3. Johannes steht, mein Lieber, ich wünsche dir in allem Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Und trotzdem gibt es Christen, die diskutieren, ob es wirklich Gottes Wille ist, Menschen gesund zu machen, bis ihr eigenes Kind krank wird. Dann rennen sie zum Arzt, weil sie wollen, dass es wieder gesund wird. Aber Moment mal, war es nicht vorher noch Gottes Wille, krank zu sein? Warum kämpfen sie dann plötzlich für Heilung? Etwas an dieser Denkweise ist völlig verdreht. Gott will dich gesund, Gott will dich gesegnet sehen. Gott will, dass du Freude hast, riesige Trauben in deinem Leben. Gott will, dass du in seine Ruhe hineinkommst. Also schickten sie 12 Kundschafter aus, um das Land zu erkunden. 40 Tage lang waren sie dort. Alle 12 waren Leiter der Stämme Israels. Doch als sie zurückkamen, sagten 10 von ihnen, auf keinen Fall können wir in dieses Land gehen. Ich persönlich glaube, dass Josua und Kaleb die riesigen Trauben getragen haben. Die beiden wollten sie tragen, weil sie sich Gottes Segen bewusst waren. Amen. Die 10 anderen sagten, ja, das Land ist gut, aber statt über den Segen zu sprechen, redeten sie nur über die Probleme. Wir haben die Besatzer gesehen, die Heviter, die Jebusiter, die Anakiter. Die Feinde sind riesig, sie sind so stark, ihre Städte sind befestigt, ihre Mauern sind dick. Aber Gott sprach nie über Feinde, Mauern oder Riesen, sondern sagte nur, geht hin, ich habe euch das Land gegeben. Doch die 10 Kundschafter sagten, wir waren in unseren Augen so klein wie Grashüpfer. Und genauso sahen wir auch in ihren Augen aus. Zuerst sahen sie sich selbst so, dann glaubten sie, dass die Feinde sie ebenso wahrnahmen. Wie traurig. Aber Josua und Kaleb sagten, hey Leute, wenn Gott Gefallen an uns hat, dann werden wir dieses Land einnehmen. Sie waren sich Gottes Herz und seiner Hand bewusst, Gottes Liebe und seiner Kraft. Doch die anderen 10, sie waren sich nur der Kraft des Feindes bewusst. Die Feinde sind groß, die Feinde sind stark, die Feinde haben dies, die Feinde haben das. Aber Josua und Kaleb sagten, Gott hat Gefallen an uns, Gott liebt uns. Und weil Gott Gefallen an uns hat, kommt, lasst uns jetzt hinaufziehen und das Land einnehmen. Aber die Menschen hoben Steine auf, um sie zu steinigen. Was für eine Tragödie. Josua und Kaleb waren Männer des Glaubens. Kaleb beschwichtigte die Israeliten. Aber die ganze Nacht hindurch weinten diese, weil sie der Mehrheit der Kundschafter glaubten. Aber hört mir zu, in diesem Fall hatte die Minderheit recht. Hört ihr mich, Leute?